Als Grischa und Sascha nach Hause kamen, saß Wassili Grigorjewitsch auf der Bank vor dem Holzschuppen und flickte ein paar Bastschuhe. Es war ein freundlicher, stiller Abend. Von den Uferwiesen am Fluss klang das Quarren der Frösche herauf. Guten Abend, Sascha und Grischa. Guten Abend, Vater. Hattet ihr Ärger? Wieso? Weil es euch im Gesicht steht. Was ist geschehen? Geschehen ist nichts. Außer, dass wir beschlossen haben, mit Vanya zu reden. Mit Vanya? Ja, und es kann nicht schaden, wenn du dabei bist, Vater. Gut, meine Söhne, dann lasst uns ins Haus gehen. Hey, Faulpelz! Wir haben mit dir zu reden. Und hör genau zu, denn diesmal meinen wir es verdammt ernst. 6 Jahre hast du nun gefaulenzt. Das ist genug. Herunter vom Ofen und an die Arbeit, Vanya. Sonst stecken wir dir das Haus überm Kopf in Brand. Überleg dir die Sache bis morgen Abend um diese Zeit. Wenn wir dann aus dem Wald zurückkommen, stehst du am Hoftor und nimmst uns die Pferde ab. Ist das klar? Und wenn nicht? Ich meine, wenn du dann immer noch auf dem Ofen liegst, brennt das Haus. Das ist so sicher, wie Ostern auf den Palmsonntag folgt. Das Haus wollt ihr anzünden, meine Söhne? Das kann euer Ernst nicht sein. Wenn Vanya nicht zur Vernunft kommt, dann müssen wir es tun. Du kannst ihm ja ins Gewissen reden, Vater. Vielleicht hört er auf dich. Vanya, mein Sohn, nimm Vernunft an, komm herunter. Was soll aus uns allen werden, wenn Grischa und Sascha Feuer an dieses Haus legen? Du musst nachgeben und heruntersteigen. Hör auf deinen Vater und tu, was sie von dir wollen. In der folgenden Nacht ging der 6. Sack Sonnenblumenkerne zur Neige und Vanya beschloss, die Dachprobe zu machen. Es gelang ihm, das Dach auf der einen Seite des Hauses so weit emporzustemmen, dass über der Mauer ein schmaler Ritz entstand, aber nur für einen kurzen Augenblick. Dann knickten ihm die Arme weg und das Dach klappte wieder herunter. Vanya dachte verzweifelt an morgen Abend, an Grischa und Sascha. War es nicht doch das Beste, wenn er vom Ofen herunterstieg? Da hörte er plötzlich ein wohlbekanntes Geräusch vor dem Haus. Draußen kam jemand die Straße herauf und klopfte mit einem Stecken gegen die Zaunpfähle. Eine große Zuversicht überkam ihn. Mit einem Mal wusste er, dass er nichts zu fürchten hatte. Er kehrte sich zur Wand und schlief ruhig ein. Am nächsten Morgen gingen Grischa und Sascha in den Wald, um Holz zu schlagen, während Wassili Grigorjewitsch auf dem Hof zurückblieb. Gegen Mittag hörte er, wie jemand mit einem Stecken ans Hoftor pochte. Als er öffnete, stand draußen ein blinder Alter, schlohweiß der Bart und schlohweiß das lange, offene Haar. Sei mir willkommen, Fremder. Ist es dir recht, so will ich dich in mein Haus führen und bewirten. Ich danke dir, Bauer. Wenn es dir nichts ausmacht, will ich mich lieber hier bei den Bienenstöcken hinter dem Haus in die Sonne setzen. Deine Wünsche sind meine Wünsche. Sind das nicht Axtschläge? Woher kommen sie? Das sind meine beiden Söhne, Grischa und Sascha. Sie sind in den Wald gefahren, um Holz zu schlagen. Du hast fleißige Söhne, Bauer. Gott segne sie alle beide. Wer schnarcht da am hellen Mittag so laut, dass die Bäume zu rauschen anheben? Das ist Vanya, der faule Vanya, wie er im Dorf genannt wird, mein dritter und jüngster Sohn. 6 Jahre ist es nun her, dass er auf dem Backofen liegt und faulenzt. Er spricht nicht, er steigt nicht herunter. Ich fürchte, dass es ein böses Ende nimmt. Grischa und Sascha wollen ihm heute Abend das Haus überm Kopf anzünden. Sie meinen, dies sei das einzige Mittel, um ihn vom Ofen herunterzubringen. Und Vanya? Ich habe mit ihm gesprochen. Er hört nicht auf mich. Weiß der Himmel, was mit dem Jungen geschehen ist. Du sollst es erfahren, Wassili Grigorjewitsch. Dein Sohn Iwan, den sie den faulen Vanya nennen, wird eines Tages ein starker Held sein und große Taten vollbringen. Er wird Zar werden und über ein weites Land herrschen. Lasst ihn in Frieden auf seinem Ofen liegen, bis sich die Zeit erfüllt hat, ein Jahr noch. Sage das deinen Söhnen Grischa und Sascha. Sie mögen ein Jahr noch mit ihm Geduld haben. Ich glaube dir, Fremder. Aber ob Grischa und Sascha dir glauben werden? Ich will dir für deine Söhne ein Zeichen geben. Sieh, Bauer, ich stoße meinen hölzernen Wanderstab hier in die Erde. Zum Zeugnis dessen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe, soll er hier Wurzeln schlagen und grünen. Das tote Holz? Morgen früh wird es Zweige tragen und frisches Laub. Das wird reichen, um Grischa und Sascha zu überzeugen, meine ich. Gottes Segen mit dir und mit deinem Hause, Bauer. Nach diesen Worten wandte der blinde Mann sich zum Gehen. Wassili Grigorjewitsch geleitete ihn hinaus auf die Straße und blickte ihm lange nach. Mit einem Mal war er guten Mutes. Am Abend empfing er Grischa und Sascha am Hoftor. Wo steckt unser Bruder Wanja, Vater? Er liegt auf dem Backofen. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Aber die Schuld trifft nicht uns, sie trifft ihn allein. Denn nun haben wir keine andere Wahl mehr. Und Wanja? Bedenkt, dass auch ihm vielleicht keine andere Wahl bleibt. Wie kommst du denn darauf, Vater? Ein blinder Mann hat mich heute aufgesucht. Er hat mir geweissagt, dass euer Bruder Wanja zu großen Dingen ausersehen sei. Er soll sogar Zar werden. Darum lässt euch der Blinde bitten, ein weiteres Jahr mit Wanja Geduld zu haben. Nur dieses eine Jahr noch. Was dir der Fremde erzählt hat, Vater, wer sagt uns denn, ob es stimmt? Dafür ist gesorgt. Seht den Wanderstab dort in der Erde. Wenn wahr ist, was mir der Blinde geweissagt hat, wird er stecken, bis morgen Wurzeln geschlagen haben und Blätter hervorbringen. Dieses dürre Ding da? Das gibt's doch nicht. Wartet bis morgen. Ich bitte euch. Meinetwegen. Es soll mir auf einen Tag nicht ankommen. Belaubt sich der Stab, dann geben wir Wanja das Jahr. Und wenn nicht, brennt das Haus. Nach dem Abendessen holten Grischa und Sascha ihre Strohsäcke aus dem Haus und legten sich rechts und links von dem Stab auf den Boden, damit während der Nacht nicht etwa jemand kommen und den Stecken auswechseln konnte. Am anderen Morgen erwachten die beiden in aller Frühe vom Tau, der auf ihre Gesichter fiel. Fröstelnd rieben sie sich den Schlaf aus den Augen. Der Wanderstab zwischen ihnen war dürr und kahl wie am Abend zuvor. Ich habe es ja gewusst. Kein Wort von dem, was der Blinde gesagt hat, ist wahr. Von allem Anfang an habe ich das gewusst. Lass uns aufstehen, Bruder, und endlich tun, was wir gestern Abend schon hätten tun sollen. In diesem Augenblick ging die Sonne auf. Groß und golden tauchte sie hinter den Bienenstöcken empor. Und kaum, dass sie mit ihren Strahlen die oberste Spitze des Wanderstabs berührt hatte, da entsprossen ihm Knospen und Zweige und grüne Blätter. Grischa und Sascha trauten ihren Augen nicht. Erst als Wassili Grigorjewitsch hinzukam und sah, was geschehen war, löste sich ihre Erstarrung. Ein Wunder. Ein Wunder. Das Zeichen des blinden Mannes. Da habt ihr es, meine Söhne. Da habt ihr es. Also schön, Vater. Geben wir Wanja das eine Jahr zu, wie der Blinde es uns geraten hat. Das ist gut, meine Söhne. Aber von heute an schlage ich jeden Abend mein Beil in den Pfosten am Hoftor. Ein Tag, eine Kerbe. Und wenn das Jahr voll ist, muss Wanja vom Ofen herunter. Sonst brennt das Haus. Tante Akulina staunte nicht schlecht, als sie vom Besuch ihrer Verwandten im Nachbardorf zurückkehrte und erfuhr, was sich während ihrer Abwesenheit zu Hause ereignet hatte. Was du nicht sagst, Wassili Grigorjewitsch. Zar soll er werden, der gute Junge. Ja, er soll Zar werden, Akulina. Bei allen Heiligen, das ist beinahe zu viel für mich. Als ob ich es nicht schon immer geahnt hätte, dass es mit unserem Wanja und seiner Faulheit etwas Besonderes auf sich hat. Fängst du schon wieder davon an? Erst mal abwarten, Tantchen. Ich werde euch mal was sagen, Grischa und Sascha. Schämt ihr euch nicht, dass ihr Feuer an unser Haus legen wolltet? Ach, ihr vermaledeiten Kerle, das Haus anzünden, das eigene Vaterhaus. Welcher Satan hat euch das eingeblasen? Euch sollte man 1000 Kochlöffel um die Ohren schlagen, das sollte man. 1000 Kochlöffel, ihr Halunken, bis nichts davon übrig bleibt. Jeden Abend schlug Grischa von nun an sein Beil in dem Pfosten am Hoftor. Tag um Tag eine Kerbe. So fügte sich Woche zu Woche. Der Sommer verging, der Herbst kam. Von Zeit zu Zeit zählten Grischa und Sascha die Kerben nach. Noch 3 Wochen, noch 14 Tage, noch 8. Da kam eines Abends Aljoscha Rotschopf zu ihnen ans Tor geschlendert. Es war wohl kein Zufall, er wusste ja, dass das Jahr, das die beiden dem faulen Wanja gegeben hatten, bald um war. Nun, stimmt euer Holzkalender? Wann ist es soweit? In 3 Tagen. Du kannst es nachzählen. Dass ihr zählen könnt, das traue ich euch gerade noch zu. Wenn auch sonst nicht viel. Wenn dich das Fell juckt, Rotschopf, brauchst du es nur zu sagen. Was habt ihr bloß wieder? Ich meine es wirklich gut mit euch. Es wird höchste Zeit, dass die Sache mit Vanya zu einem Ende kommt. Lasst euch um Himmels Willen nicht wieder auf irgendwelche Geschichten ein. Ihr müsst hart bleiben, diesmal. Versteht ihr? Dazu sind wir fest entschlossen. Verlass dich drauf. Trotzdem wäre ich gerne dabei, wenn es soweit ist. Hättet ihr was dagegen? Ich werde nichts tun und nichts reden. Bloß zuschauen. Zuschauer brauchen wir keine. Und dich schon gar nicht. Behandelt man so seinen besten Freund? Wer zum Teufel hat euch die Jahre her in den Ohren gelegen, den Faulpelz herunterzuholen von seinem Ofen? Und wer ist es wohl gewesen, der euch geraten hat, ihm mit Feuer zu kommen? Ha? Ich doch. Aljoscha Rotschopf, ich ganz allein. Und nun gönnt ihr mir nicht mal die kleine Freude dabei zu sein, wenn ihr ihm endlich die Hölle heiß macht. Das finde ich schäbig von euch. Weißt du, was wir finden? Dass du endlich verschwinden sollst, Rotschopf. Und lass dich hier nicht so bald wieder sehen, Fuchsgesicht. Am Morgen des 3. Tages erwachten Grischa und Sascha beim ersten Hahnenschrei. In aller Eile standen sie auf und holten die beiden Fackeln hervor, die in der Wäschetruhe bereit lagen. Grischa schlug Feuer, dann stürmten sie in die Wohnstube, um noch einmal mit Vanya zu reden, ganz kurz nur und ohne Umschweife, bevor sie das Dach in Brand stecken wollten. Aber der Platz auf dem Ofen war leer. Du meine Güte, er ist weg. Er ist wirklich weg. 7 Schafspelze, 7 leere Säcke, aber kein Vanya. Da stehen wir nun wie die Hammel mit unseren Fackeln. Ob wir sie besser auslöschen, Grischa? Ja, in den Wassereimer damit, dort neben dem Backofen. Vanya stand vor dem Haus seines Vaters am Brunnen und wusch sich. Er goss sich mit beiden Händen das kalte Wasser über den Kopf und den Rücken. Das tat wohl nach den vielen Jahren. Vanya war glücklich wie nie zuvor. Er hatte die Dachprobe endlich bestanden. Nicht einmal sonderlich schwer gefallen war es ihm heute Nacht, das Dach in die Höhe zu stemmen. Hinterher hat er ruhig und tief ein paar Stunden geschlafen. Beim ersten Hahnenschrei war er erwacht und vom Ofen herabgestiegen. Die Haustür knarrte, heraus traten Grischa und Sascha. Eine Weile schauten sie Vanya beim Waschen zu, ohne etwas zu sagen. Dann kamen sie an den Brunnen. Ein Glück, dass du zur Vernunft gekommen bist, Vanya. Es hätte uns leid getan um das Haus. Mir auch, meine lieben Brüder. Verzeiht mir den Ärger, den ich euch in den 7 Jahren gemacht habe. Aber es ging nicht anders. Erst diese Nacht hatte sich erwiesen, dass ich nun stark genug bin. Stark genug für die großen Taten, die mir der Blinde geweissagt hat. Wie stark bist du denn, Vanya? Nun, das sollt ihr gleich sehen. Ungefähr so stark. Bei diesen Worten packte Vanya mit der einen Hand Grischa und mit der anderen Sascha. Dann warfen sie beide gleichzeitig in die Höhe, als wären sie Pflaumenfedern. Grischa und Sascha wirbelten durch die Luft und landeten auf dem First des Hauses. Na, Grischa und Sascha, zufrieden mit meiner Stärke? Großartig hast du es ihm gegeben, Vanya. Großartig. Wirklich großartig. Sieh mal, Aljoscha Rotschopf, du bist wohl ganz zufällig hier vorbeigekommen, nicht wahr? Ganz zufällig, Vanya. Ganz zufällig. Na, da will ich dich ganz zufällig mal beim Kragen nehmen. Hey! Loslassen, Vanya! Was soll denn das? Ich hab dir nichts getan. Ich bin unschuldig. Eigentlich hätte ich große Lust, dir das Feld zu gerben. Aber du bist ein paar ehrliche Maulschellen gar nicht wert. Dich kann man nur über den Zaun auf die Straße werfen. Ah! Mach, dass du hier verschwindest, Aljoscha, und dass du mir nie mehr zwischen die Finger kommst. Vanya kehrte ins Haus zurück und packte sein Reisebündel. Dann legte er Rock und Mütze bereit, und während er sich die Schuhriemen um die Waden schnürte, kam Tante Akulina zur Tür herein. Alle himmlischen Heerscharen. Träume ich oder bin ich wach? Vanya, mein Goldstück, Vanyusha, du liegst nicht mehr auf dem Backofen. Dort habe ich lange genug gelegen. Ach, und stumm bist du auch nicht mehr. Lass dich ansehen, Vanya. Ein Prachtkerl bist du geworden, ein Prachtkerl auf deinem Ofen. Dein Vater wird Augen machen. Heda, Wassili Grigorjewitsch, Schwager, wo steckst du? Komm rasch in die Wohnstube. Was gibt es denn? Vanya, mein Sohn, wie froh bin ich, dass du nun endlich vom Ofen heruntergestiegen bist. Aber ich sehe ein Reisebündel. Willst du uns etwa verlassen? Ja, Vater. Ich ziehe nun in die weite Welt hinaus, wie der Blinde es mich geheißen hat. Aber zuvor musst du mit uns essen, Vanyusha. Die Morgensuppe ist rasch gekocht. 7 Jahre, Tantchen, sind eine lange Zeit. Jetzt noch auf die Morgensuppe zu warten, ich fürchte, das geht über meine Kraft. Leb wohl, Tante Akulina. Leb wohl, Vanyusha. Vater, ich bitte dich um den Reisesegen. Gott mit dir, mein Sohn, Iwan Wassiljewitsch. Und mit euch allen, Vater. Grischa und Sascha waren inzwischen vom Dach geklettert. Vanya traf in der Haustür mit ihnen zusammen. Er schüttelte ihnen die Hand und lachte. Lebt wohl, ihr beiden. Ihr werdet mich nicht vermissen, denke ich. Und ich hoffe, ihr werdet mir wegen der 7 Jahre nicht länger böse sein. Was gewesen ist, das ist nun vorbei. Glück auf den Weg, Bruder Vanya. Und lass von dir hören. Spätestens, wenn du Zar bist. Das will ich euch gern versprechen. Es kann aber eine Weile dauern. Grischa und Sascha, Wassili Grigorjewitsch und das Tantchen geleiteten Vanya ans Hoftor und blickten ihm nach. Das Bündel geschultert, die Mütze keck auf das linke Ohr gerückt, schritt er die Straße hinunter zum Dorf hinaus. Wo er vorbeikam, steckten die Mädchen die Köpfe zusammen und riefen ihm einen guten Morgen zu. Aber so laut sie auch riefen, die Mädchen, der starke Vanya achtete nicht darauf. Er schritt seines Weges und pfiff sich eins.